Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 7. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Gott segne dieses Wort. Wegen Christus. In diesem Bibelvers hier, Bibelabschnitt aus dem Titusbrief im dritten Kapitel, lernen wir mehr, was es bedeutet, was Christus getan hat, dass wir wegen Christus erlöst sind. Wir, die wir alle als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen. Und wir verstehen hier, wie es auch beschrieben steht, dass es aufgrund Gottes, Christus Barmherzigkeit ist, dass er uns zu sich ruft, ja, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, dass Jesus Christus uns zu sich ruft, dass wir zu ihm kommen als reuige Sünder und in eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Reue heißt, uns abwenden von der Sünde, zu verstehen, wer Jesus Christus ist, als Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben, für die Sünden aller Menschen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist eben ein Geschenk, das wir haben und dass er uns eben auch den Heiligen Geist schenkt, ja, im Vers 6. Also wir verstehen eben hier, dass es eben so ist, dass wir kommen einmal zu Jesus Christus als reuige Sünder und der Heilige Geist besiegelt uns in unseren Herzen zeitlebens bis in alle Ewigkeit. Und wir sind durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, erlöst. Zeitlebens. Und wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Die Bibel sagt uns das nicht und leider ist es so, dass manche Menschen das behaupten, aber es ist eben nicht so, denn wir haben hier, wie gesagt, den Titusbrief, vor allem Vers 5, Kapitel 3, Vers 5 und nochmal im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Es sind, wie gesagt, gute Taten außerhalb, ohne eine persönliche Beziehung mit Christus, bewirken gar nichts und können keine, ja, wir haben keine Erlösung. Jesus Christus ist der Erlöser und es ist wegen Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist, ein für alle Mal, dass wir erlöst sind. Und wir können unsere Erlösung, wie gesagt, nicht verlieren. Und wir wollen aber auch verstehen, dass es eben Gottes Gnade ist. Das heißt nun nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir weiter in der Sünde leben. Ganz und gar nicht. Wir wenden uns von der Sünde ab. Und Jesus Christus hilft uns, uns abzuwenden von der Sünde. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Ja, aber das ist auch ein falsches Argument, dass Leute dann sagen, oh, ja, wenn Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, oh, da kann ich weiter in der Sünde leben, Sündhaftigkeit begehen. Nein, das ist böse und das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und das ist auch keine Freiheit in Christus. Das ist falsch. Ja? Auf der anderen Seite auch das andere Extrem, weil wir erlöst sind, dass wir da nicht irgendwie angeben oder sagen oder denken, dass wir besser sind als andere Menschen. Das ist auch falsch, das ist auch böse. Ja? Und es ist einfach, es ist Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit, durch Gottes Segen, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus. Und es ist der Heilige Geist letztendlich, der uns leitet auf den richtigen Weg. Und eben, dass wir durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen spricht, dass wir wissen, dass wir das ewige Leben erben werden. Gott segne dieses Wort, wie es hier im letzten Vers heißt. Ja, also es ist alles, Christus hat alles getan. Und eben da macht es Sinn, uns Jesus Christus unterzuordnen und ihm helfen, uns aktiv zu leiten dass er uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen, in Wort und Gebet, nicht durch irgendwelche Rituale oder Mechanismen oder irgendwas, nein, durch Gottes Wort, durch die Bibel, Gottes lebendiges Wort. Er hat sich uns offenbart in seinem Wort, das ist Gottes lebendige Wort. Und der Heilige Geist hilft uns eben auch, Gottes Wort tagtäglich anzugehen, besser zu verstehen und auch eben dadurch in der Kombination zwischen Gottes Wort, Bibel und Gebet in Jesus Christus zu wachsen und Dinge zu tun in unserem Leben, die wir selber nie tun können in einer Kraft. Ja? Also darauf kommt es an. Es ist wegen Christus, dass wir erlöst sind. Es gibt keinen anderen Weg. So wie wir wissen, im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6, lest nochmal nach. Jesus Christus ist der einzige Weg. Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6 und Kapitel 15, Vers 5. Alles wegen unserem Herrn Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir die Erlösung erfahren durch dich in unserer persönlichen Beziehung und dass du uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen. Erinnere uns und hilf uns, in Wort und Gebet zu bleiben, tagtäglich. Und uns deinen Weg, deinen persönlichen Plan, deinen Zeitrahmen und Plan für uns als Menschen, die unterordnen, zu helfen und aufzuzeigen und auch geduldig zu sein und auch im Gebet still zu sein und dir zuzuhören. Nicht nur, dass wir sprechen, sondern dass wir still sind und auch dir zuhören. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, für all das, was du für uns getan hast am Kreuz, ein für alle Mal. Und wir danken dir, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.